einst ein Hotel vermachen könnte, sagte ich. Und das war tatsächlich die reine Wahrheit. Von einem Drama etwa weiß ich, dass seine Mutter auch ein Hotel besitzt, nahe Kassel. Und die Schwester eines Gitarristen besitzt eine Pension in Burghassel. Und so weiter. Glatt könnte man eine Sendung machen über Musiker, die dereinst einmal ins Hotelfach wechseln könnten, wenn es denn wirklich mal schlecht liefe. Aber ich verspreche mir nicht sonderlich viel davon. Lassen wir das. Es ist eh schon spät. Das Liederhotel. Als ich zuletzt ein Hotel betrat, tat ich dies als ganz gewöhnlicher Gast. Ich ging zur Bar und geriet bereits nach kurzer Zeit an einen älteren Besucher, der mir ungefragt die Geschichte des Hauses erzählte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Und ständig wies er während seiner Ausführungen mit der rechten Hand in Richtung eines uralten hölzernen Gläserschranks, der sich hinter der Theke befand, unterbrach sich gewissermaßen selber und sagte fortwährend: Wenn dieser Schrank erzählen könnte. Bei einer Gelegenheit, als er dies wieder sagte, griff ich seinen Halbsatz auf, um überhaupt auch einmal zu Wort zu kommen, und sagte, dann könnte er auch gleich ein Buch schreiben. Der Alte blickte mich ein wenig irritiert an. Wenn Ihr Schrank da sprechen kann, kann er auch schreiben, schob ich erklärend nach. Das schien dem Alten einzuleuchten. Alle schreiben schließlich, warum also nicht auch Schränke, Teller und Sammeltassen? Meine Erfahrung bereits seit geraumer Zeit ist, wer innerhalb meiner weitläufigen Bekanntschaftskreise nicht gerade irgendeinen Hotelier in der Verwandtschaft weiß, den er insgeheim eines Tages einmal zu beerden hofft, der schreibt ein Buch. Und er schreibt es nicht nur, er redet natürlich auch darüber. Letztens etwa. Wir trugen meinen geliebten Freund, den Kleinkünstler Roger Trash, zu Grabe. Beim anschließenden Kaffee traf ich jemanden, der sogleich seine Freude über unser Wiedersehen flüsternd mit dem Hinweis verband, die Umstände seien leider traurig. Aber er ließ seinen Satz ins Leere laufen. Ja, ja, aber, sagte ich und wartete einfach ab. Ich habe ein Buch geschrieben, sagte mein Bekannter nun und fragte, ob eine Besprechung in einer Sendung möglich wäre. Ja, sagte ich. Ich hätte auch Nein sagen können, aber Ja zu sagen, erschien mir der Situation insgesamt angemessener. Sogenannte geschlossene Fragen beantworte ich im Kontext von Beerdigungen eigentlich grundsätzlich mit Ja. Kanntest du ihn gut? Wusstest du, dass es so schlimm um ihn steht? Kennst du die mit dem Knoten da hinten? Ja, ja, ja, immer ja. Wer mir auf Beerdigungen blöd kommen will, muss mich nur als elenden Ja-Sager beschimpfen. Er wird Widerspruch nicht fürchten müssen. Thank you. ich bin unterwegs nach Süden und will weiter bis ans Meer. Will mich auf heiße Kiesel legen und dort brennt die Sonne mir. Die Narben aus dem Nacken, jeden Kratzer, jeden Fleck. Das von den tausend Händen, die mich das ganze Jahr befingert und geschlagen haben, keine Spur mehr übrig bleibt. Und wenn der Wind mir fetzenweise meine alte, tote Haut vom Rücken fegt, als weiße Asche steh ich auf und bin gesund. Ich bin unterwegs nach Süden und will weiter bis ans Meer. Doch ich bin längst nicht mehr sicher, ob die Sonne diesmal hilft. Sie brennt so heiß wie immer, aber unter meinem Hemd spür ich, wie die Kälte meine Haut zusammenzieht, aber der Schweiß in meinen Stiefeln kocht und frisst an meinen Zehen. Und von dort, woher ich komme, trägt der Wind mir den Geruch von halb vergessener alter Angst, von Hass und Ekel wieder zu. Ich bin unterwegs nach Süden, will nicht weiter bis ans Meer. Ich bin müde, will nur schlafen, morgen schreibe ich meine Träume auf und sehe, wie in der Vergangenheit der Schmutz in meinen Eingeweiden, im Rückenmark, im Hirn begonnen hat zu faulen und zu Gift geronnen ist. Morgen werde ich dann wissen, wie es heißt, woher es kommt. Und wenn ich erst den Namen kenne, bringt dies Gift mich nicht mehr um. Das Liederhotel. Ein Bekannter und sein Buch. Wenige Tage später zog ich es aus dem Briefkasten, öffnete es und stieß sogleich auf eine Art Widmung. Hallo Klaus, keep on rocking, las ich da. Geschrieben war das Ganze mit rotem Filz. Gut, ich mag Rot. Rot steht dir gut, sage ich des Öfteren ungefragt, wenn ich jemanden sehe, der einen roten Pullover trägt oder eine Mütze, ganz in Rot. Rot steht dir gut. Giganten, die legendären Baumeister der Rockmusik. Das ist der Titel des Buches. Baumeister und Rock. Architektur und Musik also. Musik als etwas Materialisiertes. Baustoff, Zement, Holz, Musik aus Beton. Es ist wie immer. Was der Mensch nicht greifen kann, beugt und malträtiert er mit Metaphern und Vergleichen, solange bis er glaubt, jetzt könne er es greifen. Mich hat auch immer dieses Liebeslied fasziniert. Titel: Ich baue dir ein Schloss. Auch hier, Liebe, diese unergründliche Geschichte als Gebäude. Wenngleich auch nicht irgendeins. Nun ja, ein Schloss sollte es schon sein. Zumindest aber ein Hotel. Eins mit 5 Sternen. Die Kanadierin Laurie Anderson, was sagte sie gleich? Über Musik zu schreiben ist wie zu Architektur zu tanzen. Ich mag diesen Spruch nicht sonderlich. Ich mag auch keine Buchbesprechung. Und dieser Schinken hier hat überdies 480 Seiten. Hinzu kommt, es ist bereits verdammt spät. Ich sage also, ein gutes Buch. Und sollte es am Ende nicht wirklich gut sein, informativ ist es allemal. Schau mal, hier, Seite 325. Dort steht, der Vater des Led Zeppelin-Bassisten John Paul Jones sei in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein erfolgreicher Arrangeur von Big Band Jazz gewesen. Das habe ich so nicht gewusst bisher. Jetzt weiß ich es. Dazu sind Bücher da. Sie informieren und beseitigen Unwissenheit. Egal, ob sie nun von Rockjournalisten geschrieben werden, von Wissenschaftlern, Poeten, Schränken oder am Ende sogar von Sammeltassen. Je mehr wir alle schreiben, umso besser. Du kannst ruhig auch einmal ein Buch schreiben, hat auch mir zuletzt jemand gesagt. Was soll ich denn schreiben, habe ich ihn ganz entgeistert gefragt. Du kennst dich doch aus mit Musik, hat er gesagt. Ach, geh, habe ich gerufen. Und nur Bruchteile von Sekunden später das genaue Gegenteil. Halt, halt, habe ich gerufen. Wir beide überquerten gerade eine stark befahrene Straße. Und dieser Trottel war soeben drauf und dran gewesen, in einen heranrauschenden LKW zu laufen. Wir waren beide in relativer Eile und erkundigten uns bei einem Passanten nach der Rheinischen Straße. Dort, im Haus Nummer 17, sollte ein Kindergeburtstag gefeiert werden. Die Mutter des 6-jährigen Julian hatte uns eingeladen. Rheinische Straße? Der Passant wand sich wie ein Aal, machte 3 Schritte vor, 2 zur Seite und fuchtelte wild mit den Armen um sich. Irgendwann wurde es uns zu bunt. Wir signalisierten ihm, seine Beschreibung hinreichend verstanden zu haben und bedankten uns. Sollte ich jemals ein Buch schreiben, sagte ich meinem Weggefährten, dann wird es ein Buch über Wegbeschreibungen in Deutschland. Abseits von Navigationsgeräten, iPads, iPhones und diesem ganzen technischen Kram. Hallo, können Sie uns vielleicht sagen, die Rheinische Straße? Time is gonna take so much away, but there's a way that time can offer you a trade. Time is gonna take so much away, but there's a way that time can offer you a trade. You gotta do something that you can get nicer at. You gotta do something that you can get wiser at. You'd better do something that you can get better at, 'cause that's the only thing that time will leave you with. 'Cause time is gonna take so much away, but there's a way that time can offer you a trade. It might be cabaret, it could be poetry. It might be trying to make a new happy family. It could be violin repair or chemistry. But if it's something that takes lots of time, that's good. 'Cause time is gonna take so much away, but there's a way that time can offer you a trade. Because your looks are gonna leave you, and your city's gonna change too, and your shoes are gonna wear through. Yeah, time is gonna take so much away, but there's a way that you can offer time a trade. You gotta do something that you can get smarter at. You gotta do something you might just be a starter at. You'd better do something that you can get better at, 'cause that's the thing that time will leave you with.

sense of a lie. Cause it's black and it's white. It touches like a tidal wave. It's like a drinking game. And my head is ringing. And my head is spinning. I don't want to go back. I don't know if I can. Got a full-blown yellow attack. Got a big black bird on my back. I can hear your voice in my head. Das Liederhotel. Ich liebe Wegbeschreibungen. Die Befragten wirken zunächst immer ein wenig misstrauisch. Sie wittern hinter dem Fragesteller vermutlich eine Art Straßenräuber. Doch schon kurze Zeit später verrenken sie oft ihre Glieder, fallen sich ständig selber ins Wort, vergewissern sich, senken den Kopf, denken nach und fuchteln dann wieder wie von Sinnen mit den Armen herum. Eine wirklich gute Performance ist das. Ein spontan inszenierter Einakter von nicht selten höchster Qualität. Eine Tankstellenangestellte tanzte vor wenigen Wochen noch in gebückter Stellung um die gigantische Kühltruhe innerhalb des Kassenraums herum. Sie wollte mir so genau erklären, wie ich in einen Kreisverkehr hinein und wieder hinauszufahren hätte. Insgesamt gelang ihr das recht gut, auch wenn ich mein angepeiltes Ziel im ersten Versuch dann doch recht deutlich verfehlte. Hier sind Sie ganz verkehrt, belehrte mich eine ältere Dame, als ich mich erneut gezwungen sah, nachzufragen. Das hier ist die Oberstadt. Sie müssen runter ins Tal. Die Oberstadt. Das also der Begriff für den Teil einer Stadt, dessen Häuser gewissermaßen am Berg errichtet worden waren. Später erfuhr ich, der Politbade Franz Josef Degenhardt hätte in einem seiner berühmtesten Lieder »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern« nämlich exakt diese Oberstadt im Sinn gehabt, als er reimte »Sing nicht ihre Lieder, geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brühühüder«. Um ehrlich zu sein, das beeindruckte mich sehr. Ich ging bei nächster Gelegenheit zurück in die Oberstadt dieser Kleinstadt namens Schwelm und betrachtete sorgfältig die gepflegten Vorgärten der Häuser und die Gardinen hinter den Fenstern, von denen sich einige sogar bewegten. Lieder sind Vagabunden, Heimatlose und scheu nicht selten. Scheu wie ein Reh. Dazu oft so leise nur, dass man glaubt, der Wind sei lediglich durch ein geöffnetes Fenster kurz ins Zimmer geweht und so geräuschlos wie eben möglich umgehend wieder verschwunden. Oh ja, diese Lieder. Es ist ungewöhnlich, dass man ihnen so nahe kommt wie hier in der Oberstadt. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor. Und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten, um Tabak und Rattenfälle Mädchen unter Röcke schielten, wo auf alten Bretterkisten Katzen in der Sonne dösten, wo man, wenn der Regen rauschte, Engelbert dem Blöden lauschte, der auf einen Akam biss, Rattenfängerlieder blies. Abends am Familientisch, nach dem Gebet zumal,

und fragten die Mutter des gastgebenden Julian etwas verstohlen, wer denn wir beide seien, die da gerade gekommen wären. Der eine malt Bilder, der andere spielt Lieder, sagte die Mutter. So Lieder, sagte mein Weggefährte nun an die Kinder gewandt, die dich richtig packen und berühren können. Und manchmal gehen sie dir aber auch so richtig auf die Nerven, die Lieder, schloss er seine Erklärung und verfiel in sein typisches Gebrüll. Mit Lachen hatte das zumeist nur am Rande zu tun. Eins der Kinder zeigte sich erstaunt darüber, was Lieder so alles können, und erkundigte sich, ob so ein Lied auch essen könnte. Ich war nicht sicher, ob die Frage wirklich ernst gemeint war, und sagte, Lieder seien oft sehr leicht. Viel mehr als einen Teller Erbsensuppe würden sie im Regelfall nicht zu sich nehmen. Dem Kind schien die Antwort zu gefallen. So jedenfalls, dass es einfach weiterfragte und sich nun erkundigte, ob Lieder auch schlafen könnten. Schlafen? Zugegeben, einen Moment lang war ich etwas ratlos und wusste nicht genau, wie diese Frage wohl am besten zu beantworten sei. But now that is done, I made awful actions that I thought was fine. So far, and here we are. So far, and here we are. So far, and here we are. Here years have come on. And I live like a king, like a monarch who rules over all that he sings. So far and here we are. So far and here we are. So far and here we are. Oh, but none will come near. And fewer stay by. They know what I've done and where my faith lies. So far and here we are. So far and here we are. I started in old world, have come down to new, and all my actions and my behaviors and my beliefs, they come with me too. So far and here we are. So far and here we are. So far and here we are. There had been a time when the world knew my name, and they may know it's somewhere still. Oh, but I ain't the same. So far and here we are. So far and here we are. So far and here we are. The barefoot, the stupid, the cute, and the sharp have bowed and been broken by me or by God. So far and here we are. So far and here we are. There's no the wicked endless for shines from under the sun. Oh, once I had a partner, but now that is so far and here we are. So far and here we are. So far and here we are. Das Liederhotel. Ja, Lieder können auch schlafen, sagte ich nun an eins der Kinder gewandt. Sie müssen hart arbeiten und danach sind sie müde. Sie wiegen Kinder in den Schlaf, sie quälen sich durch die Gemächer gelangweilter Paare und müssen immerzu damit rechnen, dass einer der beiden genervt fordert, doch bitte das scheiß Lied endlich zum Verstummen zu bringen. Lieder, ja, diese Lieder. Manche verlassen den Club erst, wenn auch der letzte Besucher längst im Taxi sitzt. Sie haben einen harten Job, diese Lieder, und trotzdem sind sie heimatlose, getriebene, nicht sesshafte. Weißt du was? Wandte ich mich plötzlich an meinen Weggefährten. Diese Sache mit dem Buch, die kannst du vergessen. Ich werde besser Hotelier. Ich eröffne ein Liederhotel. Eine Herberge also für Lieder, in der die sich mal so richtig satt essen und hinterher tief und fest schlafen können. Du spinnst doch, sagte mein Weggefährte und wandte sich nun der Mutter des sechsjährigen Gastgebers Julian zu. Ich wusste, er mochte sie, sehr sogar. Die Kinder hatten meine Ausführungen mitbekommen und wohl auch halbwegs verstanden. Jedes von ihnen wollte nun ein Lied sein und fing an zu singen. Ich teilte sie in Gruppen auf. Du bist Dur, sagte ich, und du bist Moll, du bist super und du bist toll und du bist Rock'n'Roll. Arschvoll toll, ergänzte ich. Mein verstorbener Freund, der Kleinkünstler Roger Trash, hatte so ähnlich gelegentlich sein Programm umschrieben. Das war sein Humor. Dafür mochte ich ihn. Rock'n'Roll in Dur und nicht in Moll. Arschvoll toll. Mein Weggefährte unterbrach sein Gespräch mit der Mutter des Hauses und fragte in die Runde, ob er eventuell doch noch mitmachen könne bei unserem Spiel. Ob er ein Lied sein dürfe. Er hätte inzwischen doch ziemlichen Hunger und sei scharf auf die Erbsensuppe. Dann bist du das letzte Lied, entschied ich. Du bist der wirklich allerletzte Song. Gute Nacht, rief eins der Kinder und begann, meinem Weggefährten mit seinen kleinen Fäusten auf dem Kopf herumzutrommeln. Andere Kinder taten es ihm gleich. Und ich für mich war der Meinung, das geschah dem Kerl ganz recht. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1 Live Talk Radio mit Jürgen Domian. say you make a perfect angel in the snow, all crushed out on the way you are. Better stop before it goes too far. Don't you know that I love you? Sometimes I feel like only a cold, still light that fell down here to lay beside. Down here to lay beside.